Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Es ist immer dasselbe. Woche für Woche würde man am liebsten gleich den Kinoempfehlungen unserer Kritikerin Anke Lewicke folgen. Doch die Liste der noch immer nicht gesehenen Filme wird länger und länger. Auch diese Woche kommen wieder neue Filme in die Kinos, darunter Colette, jene französische Schriftstellerin, deren 20er-Jahre-Romane über die selbstbewusste junge Claudine Bestseller geworden sind. Claudine ist ein Mädchen aus einem kleinen Dorf und doch ist sie wie jeder von uns. Lebhaft, eigensinnig, selbstsüchtig und sinnlich. Sie erstaunt uns mit ihrem Schneid, ihren Sehnsüchten und ihren Verbrechen. Es brauchte einen außergewöhnlichen Mann, um diese moderne junge Frau zu erfinden. Willi, ihr Buch wird die Welt verändern. Auf Claudine! Auf Claudine! Ganz Paris sagt, dass dein Ehemann ein Genie ist. Was sagst du? Ist er. Dem Buch nach zu urteilen bestimmt. Aha, es soll der Mann von Colette gewesen sein, der die Figur der Claudine erfunden hat. Es geht in dem neuen Film Colette also offensichtlich darum, wie die Schriftstellerin Sidonie Gabrielle Claudine Colette um ihre Autorinnenschaft kämpfen musste. Anke Lewicke, das passt ja gut in die gegenwärtige MeToo- und Pro-Quote-Debatte, oder? Ja, das kann man so sagen, wobei man dann auch direkt immer wieder sagen muss, ach, dass die Idee zu diesem Film sicher schon länger zurückliegt. Das dauert ja immer, bis Filme dann wirklich umgesetzt werden. Aber man könnte vielleicht von so einer Art populärkulturellen Intelligenz gerade sprechen, weil ja ganz viele Filme zu diesem Thema gerade in die Kinos kommen. Also es ist so, als würde das Kino da so was aufspüren, einen Diskurs. Wir haben ja Mary Shelley, der ist letzte Woche angelaufen. Dann sehen wir nächste Woche Glenn Close, eben in die Frau des Nobelpreisträgers. Und diese Woche Colette. Und hier hat der Regisseur Wash Westmoreland sich dafür entschieden, so die Anfangsjahre zu erzählen. Wir lernen Colette kennen als Mädchen vom Lande. Sie verliebt sich dann in den Pariser Autoren und Schriftsteller Willi. Und das ist schon eine große Liebe, das kann man nicht anders sagen. Und er führt sie auch in das Pariser Leben an, in die Society, in die Kultur. Und dann hat er aber eine Schreibblockade und dann sperrt er sie einfach ein. Und dann entwickelt sie eben diese Claudine-Romane, die zum großen Erfolg werden. Und jetzt kann man sagen, was ganz schön an dem Film ist, dass er das Ganze nicht als Pygmalion-Geschichte erzählt. Also sie ist nicht sein Geschöpf. Sie ist die ganze Zeit schon unheimlich selbstbewusst, selbstsicher, tritt auch gerne mal ins Fettnäpfchen in der Pariser Society. Aber nun möchte man als Zuschauerin eigentlich auch gerne wissen, woher hatte sie denn dieses Selbstbewusstsein? Genau. Ja. Und das erzählt der Film wiederum leider nicht. Schade. Hat er denn visuell was zu bieten? Also wie zeigt er uns diese Epoche? Ja, man muss sich den Film vielleicht wie so eine Illustrierte vorstellen, die man so durchblättert. Also es wird alles so schön abgebildet. Aber es wird nie so das innere Leben von ihr gezeigt. Also sie trägt dann bei einem Empfang eben nicht das Kleid, was er ihr ausgesucht hat, sondern ihr eigenes, was sie eben schön findet. Aber warum wird sie denn dann eben zur Außenseiterin und warum nimmt sie das in Kauf? Das wird nie mit einem Eigenleben gefüllt und das mag vielleicht auch ein bisschen an der Schauspieler Keira Knightley liegen, weil das wird immer nur so das Naheliegende gezeigt. Sie hatte dann ja auch Affären mit Frauen und was macht der Film? Er zeigt dann ihre Hand in Großaufnahmen im Bett, die sich so zur Faust ballt. So ist der ganze Film. Also es gibt nichts Unkonventionelles und das ist so ein bisschen schade für diese Figur, die ja immer wieder die Grenzen überschritten hat. Und fast interessanter finde ich ja ihren Ehemann, der von Dominic West gespielt wird, den kennen wir aus der Fernsehserie The Wire. Und der hat so eine Feistigkeit, der man eigentlich gerne zuschaut. Und der hat auch diese Zwiespältigkeit. Da bleibe ich viel mehr dran als an dieser Keira Knightley-Figur, die so ein bisschen plass ist, die auch nicht die Sinnlichkeit der wahren Colette hat. Also der Film hätte mal ein bisschen mehr den Rahmen sprengen können, dann wäre er, glaube ich, seiner Heldin gerechter geworden. Auch der zweite Film, über den wir reden wollen, beruht auf einer wahren Geschichte, die auch voller Überraschungen ist. Ray folgt dem Abenteurer Aurélie Antoine de Tournon. 1860 wollte er in den Urwäldern von Südchile und Argentinien ein eigenes Königreich gründen. Ja, mit was für einer Persönlichkeit, mit was für einem Typen haben wir es hier zu tun? Ja, das Ganze fängt eigentlich mit so einem shakespearehaften Monolog an. Wir sehen diesen Mann, wie er im Urwald sitzt und so einen Monolog hält. Ich bin der König, ich bin der König, aus dessen Hände das Wasser fließt. Ich bestehe aus vielen Wesen, bewege mich aber nur als ein Wesen. Und man ist direkt dran an diesem Menschen. Man möchte wirklich seine Geschichte kennenlernen. Was ist das für ein Irrsinn? Und dann ist das ein Film, der auch so permanent sein Gewand wechselt. Also es ist ein ganz avantgardistischer Historienfilm. Dann wieder ein abgefahrener Diskurs über den Umgang mit indigenen Völkern. Es war ja die Mapuche-Indianer, die ihn zum König gekrönt haben. Und dann wurde er wiederum von der chilenischen Regierung vor Gericht gestellt. Und diese Gerichtsszenen werden dann mit so Masken nachgestellt. Das ist so ein Verfremdungseffekt. Auch im Urwald hat man unheimlich häufig Menschen, die dann Tiermasken tragen. Dann gibt es aber wieder so ethnografische Schübe oder so, wie die Fotografie eben in ihren Anfängen war. Und das macht vielleicht auch alles Sinn, dass das so verschiedene Filme in einem sind, weil man weiß eigentlich gar nicht so viel über dessen Geschichte. Es gibt nur seine eigene Autobiografie. Und wie weit die jetzt der historischen Wahrheit entspricht, das kann keiner sagen. Aber der Film versucht so eine Reise der Wahrhaftigkeit einfach anzutreten. Der ist nicht digital aufgenommen worden, sondern ja, old-fashioned analog gedreht worden auf 16 und auf 35 mm Filmmaterial. Mit welcher Idee? Na, es geht ja um eine Erinnerung. Eine Erinnerung verändern sich ja immer und Zelluloid-Material verändert sich ja auch. Und der Regisseur Nils Atala hat tatsächlich, nachdem er den Film gedreht hat, das ganze Material vergraben für mehrere Jahre. Also die Natur hat dann auch noch Einfluss darauf genommen. Und das finde ich eben ganz interessant. Natürlich kann man das nicht steuern, aber man kann seine eigene Erinnerung ja auch nicht steuern. Und deshalb macht das auch unglaublich Sinn, dass das eben in diesem Zelluloid-Material noch gedreht wurde, weil dann sieht man ja auch die Risse, die Brüchigkeit. Es hat eine ganz andere Materialität. Und das fängt schon bei dem Vorspann an, wenn dann der König steht, so auf knallrot, aber schon alles so rissig und brüchig und körnig ist, weiß man, es geht hier vielleicht um eine Idee, um eine Fiktion. Also der Rückgriff auf das 35- und 16-mm Material ist wirklich einfach sehr sinnvoll in diesem Film. Und es sieht sich einfach auch sehr, sehr schön an. Insofern kann man sagen, ein ausgebuddelter Film. Ray und Colette, die neuen Filme der Woche, vorgestellt von Anke Lewicke. Danke.